Sie hören Penthesilea, Hörspiel nach dem gleichnamigen Drama von Heinrich von Kleist. Seid mir gegrüßt, ihr Könige. Wie geht's, seit wir zuletzt bei Troja uns gesehen? Schlecht, Antiloch. Du siehst auf diesen Feldern der Griechen und der Amazonen her, wie zwei erboste Wölfe sich umkämpfen. Beim Jupiter, sie wissen nicht warum. Was wollen diese Amazonen, uns, Odysseus? Wir zogen aus auf des Atriden Rat mit der gesamten Schar der Myrmidonen, Achill und ich. Penthesilea, hieß es, sei in den südischen Wäldern aufgestanden und für ein Heer, bedeckt mit Schlangenhäuten von Amazonen, heißer, kampflustvoll, durch der Gebirge Windungen heran, den Priamus in Troja zu entsetzen. Am Ufer des Kamandros hören wir, Deiphobus auch, der Priamide, sei aus Ilium mit einer Schar gezogen, die Königin, die ihm mit Hilfe naht, nach Freundesart zu grüßen. Wir verschlingen die Straße jetzt, uns zwischen dieser Gegner heillosem Bündnis wehrend aufzupflanzen. Die ganze Nacht durch windet sich der Zug. Doch bei des Morgens erster Dämmerröte. Welch ein Erstaunen fasst uns, Antiloch, da wir in einem weiten Tal vor uns mit des Deiphobus Ilian im Kampf die Amazonen sehen. Penthesilea, wie Sturmwind, ein zerrissenes Gewölk, weht der Trojaner Reihen vor sich her, als gält es über ein helles Pont hinaus, hinweg vom Rund der Erde sie zu blasen. Seltsam bei unserem Gott. Wir sammeln uns, der Troja Flucht, die wetternd auf uns ein, gleich einem Anfall keilt, zu widerstehen. Und dicht zur Mauer drängen wir die Spieße. Auf diesen Anblick stutzt der Priamide. Und wir im kurzen Rat beschließen gleich, die Amazonenfürstin zu begrüßen. Sie auch hat ihren Siegeslauf gehemmt. War je ein Rat einfältiger und besser? Hätt ihn Athene, wenn ich sie befragt, ins Ohr verständiger mir flüstern können? Sie muss beim Hades diese Jungfrau doch, die wie vom Himmel plötzlich kampfgerüstet, in unseren Streit fällt, sich da reinzumischen. Sie muss zu einer der Parteien sich schlagen. Und uns, die Freundin, müssen wir sie glauben, da sie sich teukrischen die Feindin zeigt. Was sonst beim Styx? Nichts anderes gibt's. Nun gut. Wir finden sie, die Heldin Südiens, Achill und ich, in kriegerischer Feier an ihrer Jungfrauenspitze aufgepflanzt, geschürzt, der Helmbusch wallt ihr von der Scheitel. Gedankenvoll auf einen Augenblick sieht sie in unsere Schar von Ausdruck leer, als ob in Stein gehauen wir vor ihr stünden. Bis jetzt ihr Aug auf den Peliden trifft und glut ihr plötzlich bis zum Hals hinab, das Antlitz fährt als schlüge rings um sie die Welt in helle Flammenlohe auf. Sie schwingt mit einer zuckenden Bewegung und einem finstern Blick wirft sie auf ihn. Vom Rücken sich des Pferds herab und fragt die Zügel einer Dienerin überliefernd, was uns in solchem Prachtzug zu ihr führe. Ich jetzt, wie wir Argiver hoch erfreut, auf eine Feindin des Dardanervolks zu stoßen. Was für ein Hass den Priamiden längst entbrannt sei in der Griechenbrust, wie nützlich so ihr wie uns ein Bündnis würde sein und was der Augenblick noch sonst mir beut. Doch mit Erstaunen in dem Fluss der Rede bemerke ich, dass sie mich nicht hört. Sie wendet mit einem Ausdruck der Verwunderung gleich einem 16-jährigen Mädchen plötzlich, das von Olympischen Spielen wiederkehrt, zu einer Freundin ihr zur Seite sich und ruft, solch einem Mann, ob Rotwe ist, Otrere meine Mutter nie begegnet. Die Freundin auf dies Wort betreten schweigt. Achill und ich, wir sehen uns lächelnd an. Sie ruht, sie selbst, mit trunkenem Blick schon wieder auf des Äginas schimmernder Gestalt, bis jen ihr schüchtern naht und sie erinnert, dass sie mir noch die Antwort schuldig sei. Drauf mit der Wangen rot war's Wut, war's Scham, die Rüstung wieder bis zum Gurt sich färbend, verwirrt und stolz und wild zugleich. Sie sei Penthesilea, kehrt sie sich zu mir, der Amazonenkönigin, und werde aus Köchern mir die Antwort übersenden. So Wort für Wort der Bote, den du sandtest. Doch keiner in dem ganzen Griechenlager, der ihn begriff. Hierauf, unwissend jetzt, was wir von diesem Auftritt denken sollen, in grimmiger Beschämung gehen wir heim. Und sehen die Teukrischen, die unsere Schmach von fern her die hohen Lächelnden erraten, wie im Triumph sich sammeln. Sie beschließen, im Wahn sie seien die Begünstigten, und nur ein Irrtum, der sich lösen müsse, sei an dem Zorn der Amazone schuld, schnell ihr durch einen Herold Herz und Hand, die sie verschmäht, von Neuem anzutragen. Doch eh der Bote, den sie senden wollen, den Staub noch von der Rüstung abgeschüttelt, stürzt die Zentaurin mit verhängtem Zügel auf sie und uns schon, Griech und Troja, ein, mit eines Waldstroms wütendem Erguss, die einen wie die anderen niederbrausend. Ganz unerhört, ihr Danaer. Jetzt hebt ein Kampf an, wie er seit die Furien walten noch nicht gekämpft ward auf der Erdrücken. Der Troer wirft gedrängt von Amazonen sich hinter eines Griechenschild. Der Grieche befreit ihn von der Jungfrau, die ihn drängte. Und Griech und Troer müssen jetzt sich fast dem Raub der Helena zum Trotz vereinen, um den gemeinen Feinde zu begegnen. Seit jenem Tage grollt über dieser Ebene unverrückt die Schlacht, mit immer reger Wut, wie ein Gewitter zwischen waldgekrönter Felsengipfeln geklemmt. Als ich mit den Aetoliern gestern erschien, der unseren Reihen zu verstärken, schlug sie mit Donnerkrachen eben ein, als wollte sie den ganzen Griechenstamm bis auf den Grund, die Wütende, zerspalten. Mehr der Gefangenen siegreich nahmen sie schon, als sie uns Augen sie zu missen, Arme sie wieder zu befreien, uns übrig ließ. Und niemand kann, was sie uns will, ergründen, Diomed? Kein Mensch, das eben ist's, wohin wir spähend auch des Gedankens Senkblei fallen lassen. Oft aus der sonderbaren Wut zu schließen, mit welcher sie im Kampfgewühl den Sohn der Thetis sucht, scheint's uns, als ob ein Hass persönlich wieder ihn die Brust ihr füllte. So folgt, so Hunger heißt die Wölfin nicht durch Wälder, die der Schnee bedeckt, der Beute, die sich ihr Auge grimmig auserkor, als sie durch unsere Schlacht rein dem Achill. Doch jüngst, in einem Augenblick, da schon sein Leben war in ihre Macht gegeben, gab sie es lächelnd ein Geschenk ihm wieder. Er stieg zum Orkus, wenn sie ihn nicht hielt. Wie? Wenn ihn wer? Die Königin? Sie selbst. Denn als sie um die Abenddämmerung gestern im Kampf Penthesilea und Achill einander trafen, stürmte Phobos her. Und auf der Jungfrau Seite hingestellt, der Teukrische, trifft er den Peleiden mit einem tückischen Schlag die Rüstung prasselnd, dass rings der Ormenwipfel widerhallten. Die Königin entfärbt, lässt 2 Minuten die Arme sinken. Und die Locken dann entrüstet, um entflammte Wangen schüttelnd, hebt sie vom Pferdesrücken hoch sich auf und senkt, wie aus dem Firmament geholt, das Schwert ihm wetterstrahlend in den Hals, dass er zu Füßen hin der Unberufene, dem Sohn, dem Göttlichen der Thetis, rollt. Er jetzt, zum Dank will ihr der Peleide ein Gleiches tun. Doch sie, bis auf den Hals gebückt, den Mähen umflossenen des Schecken, der in den Goldzaum beißend sich herumwirft, weicht seine Mordhieb aus und schießt die Zügel und sieht sich um und lächelt und ist fort. Ganz wunderbar. Was bringst du uns von Troja? Mich sendet Agamemnon her und fragt dich, ob Klugheit nicht bei so gewandelten Verhältnissen den Rückzug dir gebiete. Uns gilt es, Iliums Mauern einzustürzen, nicht einer freien Fürstin Heereszug nach einem uns gleichgültigen Ziel zu stören. Falls du aber Gewissheit dir verschafft, dass nicht mit Hilfe der Dardanerburg Penthesilea naht, woll er, dass ihr sogleich, um welchen Preis gleich viel, euch wieder in die argivische Verschanzung werft. Verfolgt sie euch, so wird er der Atride dann an des Heeres Spitze selber sehen, wozu sich diese rätselhafte Sphinx im Angesicht von Troja wird entscheiden. Beim Jupiter der Meinung bin ich auch. Meint ihr, dass der Laertiade sich in diesem sinn entblößten Kampf gefällt? Schafft den Peliden weg von diesem Platze! Er weicht, so schwert er eher, von dieser Amazone Ferse nicht, bis er bei ihren seidenen Haaren sie von dem gefleckten Tigerpferd gerissen. Versuch's, o Antiloch, wenn's dir beliebt. Und sieh, was deine rednerische Kunst, wenn seine Lippe schäumt, bei ihm vermag. Lasst uns vereint, ihr Könige, noch einmal Vernunft keilförmig mit Gelassenheit auf seine rasende Entschließung setzen. Du wirst, erfindungsreicher Larissäer, den Riss schon, den er beut, zu finden wissen. Weicht er dir nicht? Wohlan, so will ich ihn mit 2 Aetoliern auf den Rücken nehmen und einem Klotz gleich, weil der Sinn ihm fehlt, in dem Argiverlager niederwerfen. Folgt mir. Nun, wer auch eilt uns dort heran? Es ist Adrast, so bleich und so verstört. Was bringst du? Botschaft? Euch die Ödeste, die Gern offernahm. Wie? Rede! Achill ist in der Amazonenhänden. Und Pergams Mauern fallen jetzt nicht um. Ihr Götter, ihr Olympischen. Unglücksbote. Wann trug, wo das Entsetzliche sich zu? Ein neuer Anfall, heiß wie Wetterstrahl, schmolz dieser wuterfüllten Marvos-Töchter rings der Aetolia-Wackereien hin. Auf uns wie Wassersturz hernieder sie, die unbesiegten Myrmidonier gießend. Vergebens drängen wir dem Fluchtgewog entgegen uns. In wilder Überschwemmung reißt uns vom Kampfplatz strudelnd mit sich fort. Und eher nicht vermögen wir den Fuß als fern von den Peliden festzusetzen. Erst jetzt so wickelt er umstarrt von Spießen sich aus der Nacht des Kampfes los. Er rollt von eines Hügels spitze scheu herab. Auf uns kehrt glücklich sich sein Lauf. Wir senden aufjauchzend ihm den Rettungsgruß schon zu. Doch es erstirbt der Laut im Busen uns. Da plötzlich jetzt sein Viergespann zurück vor einem Abgrund stutzt und hoch aus Wolken in grause tiefe Bäume niederschaut. Vergebens jetzt, denn der Meister ist des Isthmus ganze viel geübte Kunst. Das Rossgeschwader wendet, das Erschrockene die Häupter rückwärts in die Geißelhiebe und im verworrenen Geschirre fallend, zum Chaos Pferd und Wagen eingestürzt, liegt unser Göttersohn mit seinem Fuhrwerk wie in der Schlinge eingefangen da. Rasende, wohin treibt ihn? Es stürzt Automedon des Fahrzeugs Rüstgelenkern die Verwirrung hurtig sich der Rosse. Er hilft dem Viergekoppel wieder auf.

ging ich auch zu den Selgen ohne dich. Du Bessere als Menschen sind. Du willst es? Wohlan, wir kämpfen, siegen miteinander. Wir beide oder keine. Und die Losung ist Rosen für die Scheitel unserer Helden. Oder Zypressen für die unsrigen. Nun, ihr geliebten kleinen Rosenjungfrauen, lasst jetzt die Frucht mich eurer Wanderung sehen. Hier schüttet eure Ernte vor mir aus. Sieh, diese Rosen pflückt ich, heilige Mutter. Hier diesen Schoß voll ich. Und diesen ich. Und diesen ganzen üppigen Frühling ich. Das blüht ja wie der Gipfel von Hymetta. Nun, solch ein Tag des Segens, Odiana, ging deinem Volke herrlich noch nicht auf. Nun, wollt ihr eure Gäste nicht erheitern? Steht ihr nicht unbehilflich da, ihr Jungfrauen, als müsst ich das Geschäft der Lieb euch lehren? Wollt ihr das Wort nicht den Gefangenen wagen? Nicht hören, was die Schlacht ermüdeten, was sie begehren, wünschen, was sie brauchen? Sie sagen, sie bedürfen nichts, Ehrwürdige. Bös sind sie uns. Wenn man sich ihnen naht, so wenden sich die Trotzigen schmähend hinweg. Ei, wenn sie bös euch sind bei unserer Göttin, so macht sie wieder gut. Sagt ihnen, was geschehen wird, sie zu trösten, so werden sie nicht unerbittlich sein. Willst du auf weichen Teppichen, o Jüngling, die Glieder ruhen? Soll ich von Frühlingsblumen, denn müde scheinst du sehr, ein Lager dir im Schatten jenes Lorbeerbaums bereiten? Soll ich das duftendste der Perseröle in Wasser mischen, frisch dem Quell entschöpft, und dir den staubbedeckten Fuß erquicken? Doch der Orangensaft verschmähst du nicht, mit eigener Hand dir liebend dargebracht. Sprecht, redet. Womit dient man euch? Mit nichts. Ihr sonderbaren Fremdlinge, was härmt euch? Was ist's, da uns der Pfeil im Köcher ruht, dass ihr vor unserem Anblick euch entsetzt? Du mit dem Gürtel, sprich, was fürchtest du? Wem winden jene Kränze sich? Sagt an. Wem? Euch? Wem sonst? Uns. Und das sagt ihr noch, Unmenschliche. Wollt ihr geschmückt mit Blumen gleich Opfertieren uns zur Schlachtbank führen? Zum Tempel euch der Artemis. Was denkt ihr? In ihren dunklen Eichenhain, wo euer Entzücken ohne Maß und Ordnung wartet. War je ein Traum so bunt, als was hier wahr ist? Auf diesem Platz, Hochwürdge, finde ich dich. Inzwischen sich auf eine Steinwurfsnähe das Heer zur blutigen Entscheidung rüstet. Das Heer? Unmöglich. Wo? In jenen Gründen, die der Skamandros ausgeleckt. Wenn du dem Wind, der von den Bergen weht, willst horchen, kannst du den Donnerruf der Königin, des Krieges ganze eherne Stimme hören. Der Königin? Nein, sprich. Es ist unglaublich. Warum, wenn noch die Schlacht nicht ausgewütet, das Fest der Rosen ordnete sie an? Das Rosenfest? Gab sie Befehl denn wem? Mir! Wo? Wann? Vor wenigen Minuten. In jenes Obelisken Schatten stand ich, als der Pelit und sie auf seiner Ferse den Winden gleich an mir vorüberrauschten. Und ich, wie geht's, fragte ich die Eilenden. Zum Fest der Rosen rief sie, wie du siehst, und flog an mir vorbei und jauchzte noch, lass es an Blüten nicht, du Heilge, fehlen. Zum Kampf steht sie gerüstet, ich sag's euch, dem Peliten gegenüber. Was denn bei den Olympischen erstrebt sie? Was ist's, da rings zu Tausenden uns die Gefangenen in allen Wäldern wimmeln? Dass ihr noch zu erringen übrig bleibt. Dass ihr noch zu erringen übrig bleibt? Ihr Götter! Nun, was gibt's? Seht! Seht, wie durch der Wetterwolkenriss mit einer Masse Licht die Sonne eben auf des Peliden Scheitel niederfällt. Auf wessen? Seine, sagte ich, wessen sonst? Auf einem Hügel, leuchtend steht er da, in Stahl geschient, sein Ross und er. Was geht das Volk denn der Pelide an? Ziem Prinz Ares Tochter, einer Königin, im Kampf auf einen Namen sich zu stellen. Schleuch gleich Arsinoe vor ihr Antlitz und sag in meiner Göttin Namen ihr, Mars habe seinen Bräuten sich gestellt. Ich forderte bei ihrem Zorn sie auf, den Gott begrenzt zur Heimat jetzt zu führen und unverzüglich ihm in ihrem Tempel das heilige Fest der Rosen zu eröffnen. Ward solch ein Wahnsinn jemals noch erhört? Das ganze Feld erglänzt! Da ist sie! Wo zeigt sie sich? An alle Jungfrauen Spitze! Seht, wie sie in dem goldenen Kriegsschmuck funkelnd voll Kampflust ihm entgegentanzt. Jetzt treffen sie einander! Ihr Götter, haltet eure Erde fest. Jetzt, eben jetzt, da ich dies sage, schmettern sie wie zwei Sterne aufeinander ein. Arsinoe, was bringst du? Rede! Ist es bestellt? Sprachst du die Königin? Es war zu spät, Hochheilige, vergib. Ich konnte sie, die von dem Trost der Frauen umschwärmt, bald hier, bald dort erschien, nicht treffen. Wohl aber Prote auf einen Augenblick traf ich und sagt ihr, was dein Wille sei. Doch sie entgegnete, ein Wort, nicht weiß ich, ob ich in der Verwirrung recht gehört. Nun, welch ein Wort? Sie hielt auf ihrem Pferde und sah, es schien mit tränenvollen Augen, der Königin zu. Und als ich ihr gesagt, wie du entrüstet, dass die Sinn beraubte, den Kampf noch um ein einzeln Haupt verlängere, sprach sie, geh hin zu deiner Priesterin und heiße sie da niederknien und beten, dass ihr dies eine Haupt im Kampf noch falle. Sonst keine Rettung gibt's für sie und uns. Oh, sie geht steil bergab den Pfad. Und nicht dem Gegner, wenn sie auf ihn trifft. Dem Feind in ihrem Busen wird sie sinken. Uns alle reißt sie in den Abgrund hin. Flieh! Rette die gefangenen Priesterin! Das ganze Heer der Griechen stürzt heran! Ihr Götter des Olymps! Was ist geschehen? Wo ist die Königin? Im Kampf gefallen. Das ganze Amazonenheer zerstreut. Du Rasende, was für ein Wort? Bring die Gefangenen fort! Sag an, wo, wann? Lass kurz das Ungeheuerste dir melden. Achill und sie. Mit vorgelegten Lanzen begegnen beide sich. Zween Donnerkeile, die aus Gewölken ineinander fahren. Die Lanzen, schwächer als die Brüste, splittern. Er, der Pelide, steht. Penthesilea, sie sinkt, die Todumschattete vom Pferd. Und da sie jetzt der Rache preisgegeben, im Staub sich vor ihm wälzt, denkt jeglicher, zum Orkus völlig stürzen wird er sie. Doch bleich selbst steht da unbegreiflich ein Todesschatten da. Ihr Götter, ruft er, was für ein Blick der Sterbenden traf mich. Vom Pferde schwingt er eilig sich herab, und während von Entsetzen noch gefesselt die Jungfrauen stehen, des Wortes eingedenk der Königin, kein Schwert zu rühren wagen, dreist der Erblassten naht er sich, er beugt sich über sie, Penthesilea ruft er, in seinen Armen hebt er sie empor, und laut die Tat, die er vollbracht, verfluchend, lockt er ins Leben, jammernd sie zurück. Er? Was? Er selbst? Hinweg, Verhaßter, donnert das ganze Heer ihm zu, dank mit dem Tod ihm, ruft Protoe, wenn er vom Platz nicht weicht, den treffendsten der Pfeile über ihn. Und mit des Pferdes Fußtritt ihn verdrängend, reißt sie die Königin ihm aus dem Arm. Indes erwacht die Unglückselige. Man führt sie röchelnd mit zerrissener Brust, das Haar verstört vom Scheitel niederflatternd, den Hintern rein zu, wo sie sich erholt. Doch er, der unbegriffene Dolloper, ein Gott hat in der erzgekeilten Brust das Herz in Liebe plötzlich ihm geschmelzt. Er ruft, verweilet meine Freundinnen, Achilles grüßt mit ew'gem Frieden euch und wirft das Schwert hinweg, den Schild hinweg. Die Rüstung reißt er von der Brust sich nieder und folgt. Mit Keulen könnte man, mit Händen ihn, wenn man ihn treffen dürfte, niederreißen, der Königin unerschrockenen Schrittes nach. Als wüsste er schon, der rasende Verwegene, dass unserm Pfeil sein Leben heilig ist. Und wer gab den wahnsinnigen Befehl? Die Königin. Wer sonst? Es ist entsetzlich. Seht! Seht! Da wankt, geführt von Protoe, sie selbst, das Bild des Jammers schon heran. Ihr ewigen Himmelsgötter, welch ein Anblick! Hetzt alle Hunde auf ihn. Mit Feuerbränden. Die Elefanten peitscht auf ihn los. Mit Sichelwagen schmettert auf ihn ein. Und mäht seine üppigen Glieder ab. Geliebte, wir beschwören dich. Hör uns. Er folgt dir auf dem Fuße, der Pelide. Wenn dir dein Leben irgend lieb, so flieh. Mir diesen Busen zu zerschmettern, Protoe, ist's nicht? als ob ich eine Leier zürnend zertreten wollte, weil sie still für sich im Zug des Nachtwinds meinen Namen flüstert. So willst du nicht entweichen. Willst nicht fliehen. Willst dich nicht retten. Was kein Name nennt, auf diesem Platz hier soll es sich vollbringen? Ist's meine Schuld, dass ich im Feld der Schlacht um sein Gefühl mich kämpfend muss bewerben? Was will ich denn, wenn ich das Schwert ihm zücke? Will ich ihn denn zum Orkus niederschleudern? Ich will ihn ja, ihr ewigen Götter! Nur an diese Brust will ich ihn niederziehen. Sie rast. Unglücklich. Sie ist von Sinnen. Sie denkt nichts als den einen nur. Der Sturz hat völlig ums Bewusstsein sie gebracht. Gut. Wie ihr wollt. Sei's drum, ich will mich fassen. Dies Herz, weil es sein muss, bezwingen will ich es und tun mit Grazie, was die Not erheischt. Recht habt ihr auch. Warum auch wie ein Kind gleich, weil sich ein flüchtiger Wunsch mir nicht gewährt, mit meinen Göttern brech, kommt hinweg. Das Glück, gesteh ich, wär mir lieb gewesen. Doch fällt es mir aus Wolken nicht herab, den Himmel drum erstürmen will ich nicht. Helft mir nur fort von hier. Schafft mir ein Pferd. So will ich euch zurück zur Heimat führen. Gesegnet sei, o Herrscherin, dreimal ein Wort so würdig königlich als dies. Komm, alles steht zur Flucht bereit. Ha, sieh! Wer gab Befehl, die Rosen einzupflücken? Das fragst du noch, Vergessene. Wer sonst als nur... Als wer? Das Siegsfest sollten so das heiß ersehnte deine Jungfrauen feiern. War's nicht dein eigener Mund, der so befahl? Verflucht mir diese schnöde Ungeduld. Verflucht im blutumschäumten Mordgetümmel mir der Gedanke an die Orgien! Verflucht im Busen keuscher Aristöchter Begierden, die wie losgelassene Hunde mit der Dormete erzenen Lunge bellend und aller Feldherren rufen überschreien. Der Sieg ist der erkämpft mir schon, dass mit der Hölle hohn mir der Triumph jetzt naht! Mir aus den Augen! Der Frühling bringt dir rings auf Meilen fern nichts für das Fest. Und dass der ganze Frühling verdorrte! Dass der Stern, auf dem wir atmen, geknickt gleich dieser Rosen eine läge. Dass ich den ganzen Kranz der Welten so wie dies Geflecht der Blumen lösen könnte. O Aphrodite! Die Unselige, verloren ist sie. Den Erinnien zum Raub ist ihre Seele hingegeben. Der Pelit! Ihr Jungfrauen, ich beschwöre euch, im Schuss der Pfeile naht er schon heran! So flehe ich dich auf Knien, rette dich! Ach, meine Seele ist matt bis in den Tod. Flieht, wenn ihr wollt. Ich will hier bleiben. Wie? Rasender! Er hört's, ich kann nicht stehen. Lasst mich sein. Verloren sei der Frauen und der Pelide. Er naht, du hörst den Pfeilschuss. Lass ihn kommen. Lass ihn den Fuß, es ist mir recht, auf diesen Nacken setzen. Lass ihn mit Pferden häuptlings heim mich schleifen. Und diesen Leib hier, frischen lebensvoll, den Hunden mag er ihn zur Morgenspeise. Dem scheußlichen Geschlecht der Vögel bieten. Staub lieber, als ein Weib sein, das nicht reizt. Königin. Du bist verloren, wenn du nicht weichst. Mein Schwesterherz, mein Leben. Du willst nicht fliehen, nicht gehen. Nun, wie du willst. Wenn du nicht kannst, nicht willst, sei's. Weine nicht, ich bleibe bei dir. Was nicht möglich ist, nicht ist, in deiner Kräftekreis nicht liegt, was du nicht leisten kannst, die Götter hüten, dass ich es von dir fordere. Geht, ihr Jungfrauen, geht, kehrt in eure Heimatsflut zurück. Die Königin und ich, wir bleiben hier. Wie, du Unselige, du bestärkst sie noch? Es ist ihr Schicksal. Dir scheinen Eisenbanden unzerreißbar, nicht wahr? Nun sie, sie bräche sie vielleicht. Und das Gefühl doch nicht, dass du verspottest. Was in ihr walten mag, das weiß nur sie. Und jeder Busen ist, der fühlt. Ein Rätsel. Was fehlt dir? Warum weinst du? Schmerzen. Schmerzen. Wo? Hier. Kann ich dir Linderung? Nichts. Nichts. Nichts. Nun fasse dich. In kurzem ist's vollbracht. Wenn ich zur Flucht mich noch, wenn ich es täte, wie fasse ich mich? Du gingst nach Pharsos. Dort fändest du, denn dorthin wies ich es, dein ganzes Heer, das jetzt zerstreut beisammen. Du ruhtest dich, du pflegtest deine Wunden und mit des nächsten Tages Strahl. Gefiel's dir, nimmst du den Krieg der Jungfrauen wieder auf. Wenn es mir möglich wäre, wenn ich's vermöchte. Das Äußerste, das Menschenkräfte leisten, habe ich getan. Unmögliches versucht, mein Alles habe ich an den Wurf gesetzt. Der Würfel, der entscheidet, liegt. Er liegt. Begreifen muss ich's und dass ich verlor. Riecht nicht, mein süßes Herz, das glaube nicht. So niedrig schlägst du deine Kraft nicht an. Wie viel, woran du gar nicht denkst, in Pharsos endlos für deinen Zweck noch ist zu tun. Doch freilich wohl, jetzt ist es fast zu spät. Wo steht die Sonne? Dort, dir gerade im Scheitel. Dass ich mit Flügeln weit gespreizt und rauschend die Luft zerteilte. Wie? Was siehst du, Fürstin? Zu hoch. Ich weiß, zu hoch. Er spielt in ewig fernen Flammenkreisen mir um den sehnsuchtsvollen Busen hin. Wer, meine beste Königin? Gut, gut. Wo geht der Weg? So hebst du dich empor. Nun, meine Fürstin, so sei es auch wie ein Riese. Sinke nicht, und wenn der ganze Orkus auf dich drückte. Komm, gib mir deine Hand. Geht's hier? Geht's dort? Du kannst den Felsen doch, der sichere ist. Du kannst auch das bequemere Tal hier wählen. Wozu entschließen wirst du dich? Den Felsen. Da komme ich ihm um so viel näher. Folgt mir. Wem, meine Königin? Euren Arm, ihr Lieben. Sobald du jenen Hügel dort erstiegen, bist du in Sicherheit. Doch höre. Eins, ehe ich weiche, bleibt mir übrig noch. Dir übrig noch? Und was, Unglückliche? Eins noch, ihr Freundinnen. Und rasend wäre ich, das müsst ihr selbst gestehen, wenn ich im ganzen Gebiet der Möglichkeit mich nicht versuchte. Den Ida will ich auf den Ossa wälzen und auf die Spitze ruhig bloß mich stellen. Schützt all ihr Götter, meine Königin. Dies Werk ist der Giganten. Nun ja, nun ja! Worin denn weich ich ihnen? Worin du ihnen? Gesetzt nun du vollbrächtest dieses Werk. Bei seinen goldenen Flammenhaaren zög ich zu mir hernieder ihn. Wen? Helios! Wenn er am Scheitel mir vorüberfleicht! Da fällt sie leblos, wie ein Gewand, in unserer Hand zusammen. Weg! Verfolgt sie! Und wenn ihr könnt, so macht uns wieder frei! Sie lebt nicht mehr. Und möchte ihr Auge sich für immer diesem öden Licht verschließen? Ich fürchte nur zu sehr, dass sie erwacht. Wo traf ich sie? Sie raffte von dem Stoß sich, der ihr die Brust zerriss, gewaltsam auf. Doch sei es der Glieder der Verwundeten, sei es der verletzten Seelenschmerz, sie konnte, dass sie im Kampf gesunken, dir nicht tragen. Der Fuß versagte brechend ihr den Dienst, und ihre Geschwätz von bleichen Lippen sendend, fiel sie zum zweiten Mal mir in den Arm. Seht, o die jammervolle Seht. Sie atmet. Pelide, wenn du das Erbarmen kennst, wenn ein Gefühl den Busen dir bewegt, wenn du sie töten nicht, in Wahnsinn völlig die Leichtgereizte nicht verstricken willst, so gönne eine Bitte mir. Sprich rasch. Entferne dich, tritt aus dem Antlitz ihr, wenn sie erwacht. Und lass, bevor die Sonne sich erneut fern auf der Berge Duft, ihr niemand nahen, der sie begrüßte mit dem Todeswort, du bist die Kriegsgefangene Achills. So hasst sie mich? Oh, frage nicht. Wenn sie jetzt freudig an der Hoffnung Hand ins Leben wiederkehrt, so sei der Sieger das erste nicht, das freudlos ihr begegnet. Muss sie zuletzt, wie ihr Verhängnis will, als die Gefangene schmerzlich dich begrüßen, so fordere es früher nicht, beschwör ich dich, als bis ihr Geist dazu gerüstet steht. Mein Will ist ihr zu tun, muss ich dir sagen, wie ich dem stolzen Sohn des Priam tat. Wie, du Entsetzlicher! Fürchtet sie dies? Du willst das namenlos an ihr vollstrecken? Hier diesen jungen Leib, du Mensch voll Greuel, geschmückt mit Reizen wie ein Kind mit Blumen, du willst ihn schändlich einer Leiche gleich. Sag ihr, dass ich sie liebe. Wie? Was war das? Beim Himmel, wie? Wie Männer Weiber lieben? Keusch? Und das Herz voll Sehnsucht doch. In Unschuld und mit der Lust doch, sie darum zu bringen. Ich will zu meiner Königin sie machen. Ihr ewigen Götter, sag das noch einmal. Du willst... Kann ich nun bleiben? Oh, jetzt wärst du nicht hier. Jetzt sucht ich dich und müsst ein Herkulssäulen sein, Pelide. Doch sie... Sie schlägt die Augen auf. Sie regt sich. Rasch hinter dieser Eiche berge dich. Und eher nicht beschwör ich dich, erscheine, als bis mein Wort dich ruft. Versprichst du mir's? Es lässt sich ihre Seele nicht berechnen. Es soll geschehen. Penthesilea. O du Träumerin. In welchen fernen Glanzgefilden schweift dein Geist umher mit unruhvollem Flattern? Komm, hebe dich an meine Brust. Wo bin ich? Kennst du die Stimme deiner Schwester nicht? Sieh diese Jungfrauen, welche dich umringen. Wie an den Pforten einer schönen Welt stehen sie und rufen dir Willkommen zu. Oh, du seufzest. Was beängstigt dich? Ach, Protui, welch einen Traum entsetzensvoll träumt dich. Wie süß ist es. Ich möchte Tränen weinen, dies matt gequälte Herz, da ich erwache, an deinem Schwesterherzen schlagen fühlen. Mir war, als ob im heftigsten Getümmel mich des Peliden Lanze traf. Umrasselt von meiner erzenden Rüstung schmetter ich nieder. Der Boden widerhallt in meinem Sturz, und während das erschrockene Heer entweicht, umstrickt an allen Gliedern liege ich noch, da schwingt er sich vom Pferde schon herab. Mit Schritten des Triumphes naht er mir, in starken Armen hebt er mich empor, und jeder Griff nach diesem Dolch versagt mir. Gefangen bin ich, und mit Hohngelächter zu seinen Zelten werde ich abgeführt. Nicht, meine beste Königin. Der Hohn ist seiner großmutvollen Seele fremd. Wer ist, was dir im Traum erschienen? Glaub mir, ein seliger Augenblick wird dir beschieden, und in den Staub vielleicht dir huldigen, sähst du den Sohn der Götter niederfallen. Fluch mir, wenn ich die Schmach erlebte, Freundin. Fluch mir, empfing ich jemals einen Mann, dem mir das Schwert nicht würdig zugeführt. Sei ruhig, meine Königin. Wie ruhig? Liegst du an meinem treuen Busen nicht. Welch ein Geschick auch über dir verhängt sei, wir tragen es, wir beide. Fasse dich. Ich war so ruhig, Protoe, wie das Meer, das in der Bucht der Felsen liegt. Nicht ein Gefühl, das sich in Wellen mir erhob. Dies Wort, sei ruhig, jagt mich plötzlich jetzt wie Wind die offenen Weltgewässer auf. Was ist es denn, das Ruhe mir nötig macht? Ihr steht so seltsam um mich, so verstört, und sendet Blicke. Bei den ewigen Göttern in meinen Rücken hin erstünd ein Unhold mit wildem Antlitz treuend hinter mir. Du hörst, es war ja nur ein Traum. Es ist nicht. Wie? Oder ist es? Ist's? Wär's wirklich? Rede! Wo ist denn Meroe? Megaris? Entsetzlich. Da steht der Fürchterliche hinter mir. Jetzt meine freie Hand! Unglückliche, die Nichtswürdige, sie wehret mir! Achilles, rette sie! Rasender, er soll den Fuß auf meine Nacken setzen! Den Fuß, Wahnsinniger! Weg, sag ich! So sieh ihn doch nur an, Verlorene! Steht er nicht ohne Waffen hinter dir? Wie? Was? Nun ja, bereit, wenn du es verlangst, selbst deinem Fesselkranz sich darzubieten. Nein, sprich! Achill, sie glaubt mir nicht. Sprich du! Er wäre gefangen mir? Wie sonst? Ist's nicht? In jedem schönern Sinn, erhabene Königin. Gewillt mein ganzes Leben, für dein in deiner Blicke Fesseln zu verflattern. Nun denn, da hörtest du's aus seinem Mund. Er sank wie du, als ihr euch traf, den Staub. Und während du entseelt am Boden lagst, ward er entwaffnet. Nicht? Ich war entwaffnet. Man führte mich zu deinen Füßen her. Nun denn, so sei mir frischer Lebensreiz, du junger rosenwangiger Gott, gegrüßt. Hinweg jetzt, o mein Herz, mit diesem Blute, das aufgehäuft, wie seiner Ankunft harrend in beiden Kammern dieser Brüste liegt. Ihr Boten, ihr Geflügelten der Lust, ihr Säfte meiner Jugend, macht euch auf. Durch meine Adern flieht ihr Jauchzenden und lasst es einer roten Fahne gleich von allen Reichen dieser Wangen wehen. Der junge Nereidensohn ist mein! O meine teure Königin, mäßige dich! O Proto, hilf jauchzen mir! Frohlocken, erfinde Freundin! Schwesterherz, erdenke, wie ich ein Fest jetzt, göttlicher als der Olymp, durchjubelte, verherrliche! Freud ist und Schmerz, dir seh ich gleich verderblich, und gleich zum Wahnsinn reißt dich beides hin. Du wähnst dich in Themyscyra schon. Und wenn du so die Grenzen überschwärmst, fühl ich gereizt, mich dir das Wort zu nennen, das dir den Fittich plötzlich wieder lähmt. Blick um dich her, Betrogene, wo bist du? Wo ist das Volk? Wo sind die Priesterinnen? Oh, lass mich, Brotoi. Oh, lass dies Herz zwei Augenblick in diesem Strom der Lust wie ein besudelt Kind sich untertauchen. Mit jedem Schlag in seine üppigen Wellen wäscht sich ein Makel mir vom Busen weg. Die Eumeniden fliehen, die Schrecklichen. Es weht wie nahen der Götter um mich her. Zum Tode war ich nie so reif als jetzt. Das Unglück, sagt man, läutert die Gemüter. Ich, du Geliebte, ich empfand es nicht. Wie seltsam war auf jedem Antlitz mir, wo ich sie traf, der Freude Spur verhasst. Das Kind, das in der Mutterschoße spielte, schien mir verschworen wieder meinen Schmerz. Wie möchte ich alles jetzt, was mich umringt, zufrieden gern und glücklich sehen? Ach, Freundin! Der Mensch kann groß, ein Held im Leiden sein. Doch göttlich ist er, wenn er selig ist. Doch rasch zur Sache jetzt! Es soll das Heer zur Rückkehr schleunig jede Anstalt treffen. Sobald die Scharen ruhten, Tier und Menschen, bricht auch der Zug mit den Gefangenen nach unseren heimatlichen Fluren auf. Musik, ihr Frauen, Musik! Ich bin nicht ruhig. Lasst den Gesang erschallen. Macht mich still. Was wünschest du? Den Siegesgesang? Die Hymne. Es sei, o die Betrogene. Komm jetzt, du süßer Nereidensohn, komm, lege dich zu Füßen mir, ganz her, nur dreist heran, du fürchtest mich doch nicht, verhasst nicht, weil ich siegte, bin ich dir. Sprich, fürchtest du, die dich in Staub gelegt? Wie Blumen Sonnenschein. Gut, gut gesagt. So sieh mich auch wie deine Sonne an. Diana, meine Herrscherin, erst verletzt. Geritzt am Arm, du siehst nichts weiter. Ich bitte dich, Pelide, glaube nicht, dass ich jemals nach deinem Leben zielte. Zwar gern mit diesem Arm hier traf ich dich, doch als du niedersankst, beneidete hier diese Brust den Staub, der dich empfing. Wenn du mich liebst, so sprichst du nicht davon, du siehst es halt schon. So verzeihst du mir? Von ganzem Herzen. Jetzt kannst du mir sagen, wie es die Liebe macht, der Flügelknabe, wenn sie den störrigen Leuen in Fesseln schlägt? Sie streichelt, denke ich, seine rauen Wangen. So hält er still. Nun denn,

vom Streit um Brises, der Schiffe brannt, auch von Patroklos Tod und welche Pracht du des Triumphes rächend ihm gefeiert und jedem großen Auftritt dieser Zeit. In Tränen schwamm ich jammervolle, hörte mit halbem Ohr nur, was die Botschaft mir in der Utrere Todesstunde brachte. Lass mich dir bleiben, rief ich meine Mutter. Dein Ansehen brauch es heute zum letzten Mal und heiße diese Frauen wieder gehen. Doch sie, die würdige Königin, die längst mich schon ins Feld gewünscht, sie sagte, geh, mein süßes Kind. Mars ruft dich. Du wirst den Peleiden dir bekränzen. So nannte sie den Namen dir, Odrere? Sie nannt ihn, Protway, wie seiner Mutter wohl im Vertrauen zu ihrer Tochter ziemt. Warum? Weshalb? Verbeut dies das Gesetz? Es schickt sich nicht, dass eine Tochter Mars sich ihren Gegner sucht. Den soll sie wählen, den ihr der Gott im Kampf erscheinen lässt. Nicht, Protway? So ist's. In dem Maße, als ich mich dem Skamandros näherte und alle Täler rings, die ich durchrauschte, von dem Trojanerstreite widerhalten, schwand mir der Schmerz. Ich dachte so, wenn sie sich allzusamt die großen Augenblicke der Geschichte mir wiederholten, wenn die ganze Schar der Helden, die die hohen Lieder feiern, herab mir aus den Sternen stieg, ich fände doch keinen Trefflichern, den ich mit Rosen bekränzt, als ihn, den mir die Mutter ausersehen, den lieben, wilden, süßen, schrecklichen, den Überwinder Hektors. O Pelide, mein ewiger Gedanke, wenn ich wachte, mein ewiger Traum warst du. Die ganze Welt lag wie ein ausgespanntes Musternetz vor mir. In jeder Masche, weit und groß, war deiner Taten eine eingeschürzt. Und in mein Herz, wie Seide, weiß und klar, mit Flammenfarben jede brannt dich ein. Bald sah ich dich, wie du ihn niederschlugst vor Ilium, den flüchtigen Priamiden, wie du entflammt von hoher Siegerlust das Antlitz wandtest, während er die Scheitel, die blutigen, auf nackter Erde schleifte, wie Priam flehend in deinem Zelt erschien. Und heiße Tränen weint ich, wenn ich dachte, dass ein Gefühl doch unerbittlicher den marmorharten Busen dir durchzuckt. Geliebte Königin. Wie aber ward mir, o Freund, als ich dich selbst erblickte, als du mir im Skamandros-Tal erschienst, von den Heroen deines Volks umringt, ein Tagstern unter bleichen Nachtgestirnen. So müsste es mir gewesen sein, wenn er unmittelbar mit seinen weißen Rossen von dem Olymp herabgedonnert wäre. Mars selbst, der Kriegsgott, seine Braut zu grüßen. Geblendet stand ich, als du jetzt entwichen vor der Erscheinung da, wie wenn zur Nachtzeit der Blitz vor einen Wanderer fällt, die Pforten Elysiums des Glanzerfüllten rasselnd vor einem Geist sich öffnen und verschließen. Im Augenblick, Pelit, erriet ich es, von wo mir das Gefühl zum Busen rauschte. Der Gott der Liebe hatte mich ereilt. Doch von zwei Dingen schnell beschloss ich eines: dich zu gewinnen oder umzukommen. Und jetzt ist mir das Süßere erreicht. Was blickst du? Göttersohn, ich bitte dich, du musst dich augenblicklich ihr erklären. Du sollst den Gott der Erde mir gebären. Prometheus soll von seinem Sitz erstehen und dem Geschlecht der Welt verkündigen, hier ward ein Mensch. So habe ich ihn gewollt. Doch nicht nach Themyscira folge ich dir, vielmehr du nach der blühenden Phthia mir. Denn dort, wenn meines Volkes Kriegs beschlossen, führe ich dich jauchzend hin und setze dich, ich selige, auf meiner Väter Thron. Wie? Was? Kein Wort begreife ich. Erschrick nicht, meine Königin. Du siehst, es drängt die Zeit. Wenn du nun hörst, was über dich der Götterschar verhängt, zwar durch die Macht der Liebe bin ich dein und ewig diese Banden trage ich fort, doch durch der Waffenglück gehörst du mir. Bist mir zu Füßen trefflicher gesunken, als wir im Kampf uns trafen. Nicht ich dir. Entsetzlicher. Ich bitte dich, Geliebte, Kronion selbst nicht ändert, was geschehen. Beherrsche dich und höre wie ein Felsen den Boten an, der dort, wenn ich nicht irre, mit irgendeinem Unheilswort mir naht. Dein Schicksal ist auf ewig abgeschlossen. Gefangen bist du mir. Ein Höllenhund bewacht dich minder grimmig, als ich dich... Ich, die Gefangene, dir? So ist es, Königin. Der ewigen Himmelsmächt, heut ruf ich auf! Was bringst du mir? Entferne dich, Pelide! Das Schlachtglück lockt das Wetterwendische, die Amazonen siegreich wieder vor. Auf diesem Platz hier stürzen sie heran. Und ihre Losung ist Penthesilea! Die Waffen mir herbei! Die Pferde vor!

sich mit ihm zu messen? Der Ruf zum Kampf, mich, Protoe, ins Feld? Hier diese treue Brust, sie rührt ihn erst, wenn sie sein scharfer Speer zerschmetterte? Des Tempels unter Wipfeln denkt er nicht? Was ich ihm zugeflüstert, hat sein Ohr mit der Musik der Rede bloß getroffen. Vergieß den Unempfindlichen. So ward die Kraft mir jetzt, so ihm zu stehen. So soll er in den Staub herab. Und wenn Lapiten und Giganten ihn beschützen. Du willst im Kampf dich stehen, will ich mich. Er soll im Angesicht der Götter mich, die Furien auch, ruf ich herab, mich treffen. Zeus ruf ich mit allen seinen Donnern mir herab. Herbei, Ananke, Führerin der Hunde, du mit den Elefanten, Tyroe! Königin! Ihr Sichelwagen kommt, ihr Blinkenden, die ihr des Schlachtfelds Erntefest bestellt, kommt, kommt, in gräuligen Schnittereien herbei! Und ihr, die ihr der Menschensaat zerdrescht, das Halm und Korn auf ewig untergehen, ihr Ältersscharen, stellt euch um mich her! Du ganzer Schreckenspomp des Kriegs, dich ruf ich, vernichtender, entsetzlicher herbei! Geliebte meiner Seele, höre mich! Auf, Tigris, jetzt, dich brauch ich! Auf, Liene! Auf mit der Zottelmähne, du Melampus! Auf, Oxus, der den Eber niederreißt und der dem Leim nicht erwebt! Hyrkan! Oh, sie ist außer sich! Sie ist wahnsinnig! Dich, Ares, ruf ich jetzt, dich Schrecklichen! Dich meines Hauses hohen Gründer an. Oh, deinen ersten Wagen mir herab, wo du der Städte Mauern auch und Tore zermalmst, vertilger Gott, gekeilt in Straßen der Menschen rein, jetzt auch niedertrittst. Oh, deinen ersten Wagen mir herab, dass ich den Fuß in deine Muschel setze, die Zügel greife, durch die Felder reue und wie ein Donnerkeil aus Wetterwolken auf dieses Griechenscheitel niederfalle! Ihr Ewgen, was beschlosst ihr über uns? Hör, tu mir den Gefallen, Diomed, und sag dem Sittenrichter nichts, dem grämlichen Odysse, von dem, was ich dir anvertraue. Mir widersteht, es macht mir Übelkeiten, wenn ich den Zug um seine Lippe sehe. Hast du den Herold ihr gesandt, Pelide? Ist's wahr? Ist's wirklich? Ich will dir sagen, Freund, du erwiderst nichts, verstehst du? Gar nichts, kein Wort. Dies wunderbare Weib, halb Furie, halb Grazie, sie liebt mich. Und allen Weibern heller sich zum Trotz, beim Styx, beim ganzen Hades. Ich sie auch. Was? Ja. Doch eine Grille, die ihr heilig will, dass ich ihrem Schwert im Kampf erliege. Ähnlich in Liebe kann sie mich umfangen. Nun schick dich... Rasender! Er hört mich nicht. Was er im Weltkreis noch so lange lebt, mit seinen blauen Augen nicht gesehen, das kann er in Gedanken auch nicht fassen. Du willst... Nein, sprich. Du willst... Was also will ich? Was ist's, dass ich so Ungeheures will? Du hast sie in die Schranken bloß gefordert, um ihr... Beim wolkenrüttelnden Kroniden, sie tut mir nichts, sag ich. Ehe wir die Arme im Zweikampf gegen ihren Busen wüten als wieder mich. Auf einen Mond bloß will ich ihr in dem, was sie begehrt, zu willen sein. Auf einen oder zwei, mehr nicht. Das will euch ja den alten Meer zerfressenen Isthmus nicht gleich zusammenstürzen. Frei bin ich dann, wie ich aus ihrem eigenen Munde weiß, wie wild auf Heiden wieder. Und folgt sie mir beim Jupiter, ich wäre ein Seliger. Könnte ich auf meiner Väter Thron sie setzen. Komm her, Ulyss. Ich bitte dich. Pelide, du hast die Königin ins Feld gerufen. Willst du ermüdet, wie die Scharen sind, von neuem das oft misslungene Wagstück wagen? Nicht, Freund, von Wagestücken, nichts von Kämpfen. Er will sich bloß ihr zu gefangen geben. Was? Tu mir dein Gesicht weg, bitte ich dich. Er will... Du hörst ja. ihr den Helm zerkeilen, gleich einem Fechter, grimmig sehen und wüten, dem Schild aufdonnern, dass die Funken sprühen, und stumm sich als ein Überwundener zu ihren kleinen Füßen niederlegen. Ist dieser Mann bei Sinn, Sohn des Peleus? Hast du gehört, was er... Ich bitte dich, halt deine Oberlippe fest. Ulyss, es steckt mich an bei den gerechten Göttern und bis zur Faust gleich zuckt es mir ab. Bei dem Gossyt, dem Feurigen, wissen will ich, ob meine Ohren hören oder nicht. Du wirst mir, Sohn des Tydeus, bitte ich jetzt mit einem Eid, dass ich aufs Reine komme, bekräftigen, was ich dich fragen werde. Er will der Königin sich gefangen geben? Du hörst. Nach Themiskyra will er gehen? So ist's. Und unseren Hellenenstreit vor der Dardanerburg, der Sinn entblößte, den will er wie ein Kinderspiel, weil sich was anderes Buntes zeigt, im Stich lassen? Mein Jupiter, ich schwör's! Ich kann's nicht glauben. Er spricht von der Dardanerburg. Was? Was? Mich dünkt, du sagtest was. Ich? Du! Ich sagte, er spricht von der Dardanerburg. Nun ja! Wie ein Besessener fragte ich, ob der ganze Hellenenstreit vor der Dardanerburg gleich einem Morgentraum vergessen sei. Wenn die Dardanerburg Laertiade versenke. Du verstehst, sodass ein See, ein bläulicher, an ihre Stelle träte. Wenn graue Fischer bei dem Schein des Monds den Kahn an ihre Wetterhähne knüpften. Wenn im Palast des Priamus ein Hecht regiert, ein Ottern- oder Ratzenpaar im Bette sich der Helena umarmten, so wär's für mich gerad so viel als jetzt. Beim Styx, es ist sein voller Ernst. Beim Styx, bei dem Lernäersumpf, beim Hades, der ganzen Oberwelt und Unterwelt, es ist mein Ernst. Ich will den Tempel der Diana sehen. Lass ihn nicht von der Stelle, Diomed, wenn du so gut willst sein. Wenn ich glaube, sei doch so gut und leih mir deine Arme. Ah, was bringst du, Herold? Stellt sie sich? Sie stellt sich, ja, Neridensohn, sie nahet schon. Jedoch mit Hunden auch und Elefanten und einem ganzen wilden Reitertross. Was die beim Zweikampf sollen, weiß ich nicht. Gut, dem Gebrauch war sie da schuldig. Folgt mir. Oh, sie ist listig bei den ewigen Göttern. Mit Hunden, sagst du? Ja. Und Elefanten? Das ist ein Schrecken, ist zu sehen, Pelide. Die fressen aus der Hand wahrscheinlich. Folgt mir. Oh, die sind zahm wie sie. Der Rasende. Lasst uns in Knebeln binden. Hört ihr, Griechen? Hier nahen die Amazonen schon. Hinweg! Schafft Strecke her, ihr Frauen! Hochwürdigste! Reißt sie zu Boden nieder! Bindet sie! Meinst du die Königin? Die Hündin, meine ich! Der Menschenhände bändigen sie nicht mehr! Hochheilige Mutter, du scheinst außer dir! Drei Jungfrauen trat sie wütend in den Staub, die wir geschickt, sie aufzuhalten. Meroe, weil sie auf Knien sich in den Weg ihr warf, bei jedem süßen Namen sie beschwörend, mit Hunden hat sie die hinweggehetzt! Jetzt unter ihren Hunden wütet sie mit schaumbedeckter Lipp und nennt sie Schwestern, die Heulenden. Und der Mänade gleich, mit ihrem Bogen durch die Felder tanzend, hetzt sie die Meute, die Mordatmende, die sie umringt, das schönste Wild zu fangen, das je die Erde, wie sie sagt, durchschweift. Hört ich auch recht? Die hochgepriesenen Götter. War dieser Jubelruf der Freude nicht? Der Schrei des Siegs, o du Hochheilige, wie noch mein Ohr kein Seliger vernahm. Euch, ihr der helle, grauenvolle Götter, zu Zeugen rufe ich nieder. Was erblick ich? Was siehst du, Rede? Sprich. Penthesilea, sie liegt den grimmigen Hunden beigesellt. Sie, die ein Menschenschoß gebar und reißt die Glieder des Achilles, reißt sie in Stücken. Entsetzen. O Entsetzen. O ihr, Dianens heilige Priesterin und ihr Marsreine Töchter, hört mich an. Die afrikanische Gorgone bin ich. Und wie ihr steht, zu Steinen starr ich euch. Sprich, was ist geschehen? Ihr wisst, sie zog dem Jüngling, den sie liebt, entgegen. Sie, die fortan kein Name nennt. In der Verwirrung ihrer jungen Sinne, den Wunsch, den Glühenden ihn zu besitzen, mit allen Schrecknissen der Waffen rüstend, von Hunden ringsumheult und Elefanten, kam sie daher, den Bogen in der Hand. Der Krieg, der unter Bürgern rast, wenn er die blutumtriefte grauen Gestalt einher mit weiten Schritten des Entsetzens geht, die Fackel über blühende Städte schwingt, wer sieht so wild und scheußlich nicht als sie? Achilleus, der, wie man im Heer versichert, sie bloß ins Feld gerufen, um freiwillig im Kampf der junge Tor ihr zu erliegen. Denn er auch, oh, wie mächtig sind die Götter, er liebte sie, gerührt von ihrer Jugend, und wollte ihr zu Dianas Tempel folgen. Er naht sich ihr voll süßer Ahnungen und lässt die Freunde hinter sich zurück. Doch jetzt, da sie mit solchen Gräulnissen auf ihn herangerollt, ihn, der nur zum Schein mit einem Spieß sich arglos ausgerüstet, stutzt er und dreht den schlanken Hals und horcht und eilt entsetzt und stutzt und eilet wieder, gleich einem jungen Reh, das im Geklüft fern das Gebrüll des grimmen Leun vernimmt. Er ruft Odysseus mit beklemmter Stimme und dreht sich schüchtern um und ruft Thydide und will zurück noch zu den Freunden fliehen und steht von einer Schar schon abgeschnitten und hebt die Hände empor und duckt und birgt in einer Fichte sich der Unglückselige, die schwer mit dunklen Zweigen niederhängt. Inzwischen schritt die Königin heran, die Doggen hinter ihr, Gebirg und Wald hoch her, gleich einem Jäger überschauend. Und da er eben die Gezweige öffnend zu ihren Füßen niedersinken will, ach, sein Geweih verrät den Hirsch, ruft sie, und spannt sogleich mit Kraft der Rasenden den Bogen an, dass sich die Enten küssen, und hebt den Bogen auf und zielt und schießt und jagt den Pfeil ihm durch den Hals. Er stürzt. Ein Siegsgeschrei schallt roh im Volk empor. Jetzt gleichwohl lebt der Ärmste noch der Menschen. Den Pfeil, den weit vorragenden im Nacken, hebt er sich röchelnd auf und überschlägt sich und hebt sich wiederum und will entfliehen. Doch. Herz schon, ruft sie, Tigris, Herz Lene, Herz Sphinx, Melampus, Dirke, Herz Hyrkaon, und stürzt mit der ganzen Meute, oh Diana, sich über ihn und reißt ihn beim Helmbusch, gleich einer Hündin Hunden beigesellt. Der greift die Brust ihm, jener greift den Nacken, dass von dem Pfeil der Boden bebt ihn nieder. Er, in dem Purpur seines Bluts sich wälzend, rührt ihre sanfte Wange an und ruft, Penthesilea, meine Braut, was tust du? Ist dies das Rosenfest, das du versprachst? Doch sieh, die Löwin hätte ihn gehört, die Hungrige, die wild nach Raub umher auf öden, schneegefüllten Heulen sucht. Sie schlägt die Rüstung ihm vom Leibe reißend. Den Zahn schlägt sie in seiner weißen Brust. Sie und die Hunde, die wetteifernden, Oxus und Sphinx, den Zahn in seine rechte, in seine linke, sie. Als ich erschien, troff Blut von Mund und Händen ihr herab. Jetzt steht sie lautlos da, die Grauenvolle bei seiner Leich, umschnüffelt von der Meute und blicket starr, als wäre sein leeres Blatt in das Unendliche hinaus, und schweigt. Wir fragen mit gesträubten Haaren sie, was sie getan. Sie schweigt, ob sie uns kenne. Sie schweigt, ob sie uns folgen will. Sie schweigt. Entsetzen fasst mich

ihr Entsetzlichen? Das fragst du noch. O Artemis, du Heilig, jetzt ist es um dein Kind geschehen. Da stürzt sie hin. Ihr ewigen Himmelsgötter, warum nicht meinem Rate folgtest du? Oh, dir war besser, du Unglücklicher, in des Verstandes Sonnenfinsternis umherzuwandeln, ewig, ewig, ewig, als diesen fürchterlichen Tag zu sehen. Geliebte, hör mich. Meine Königin. 10.000 Herzen teilen deinen Schmerz. Erhebe dich. Ach, diese blutigen Rosen. Ach, dieser Kranz von Wunden um sein Haupt. Ach, wie die Knospen, frischen Grabduft streuend, zum Fest für die Gewürme niedergehen. Und doch war es die Liebe, die ihn kränzte. Nur allzu fest. Und mit der Rose Dornen, in der Beeiferung, dass es ewig sei. Entferne dich. Das aber will ich wissen, wer mir so gottlos Nebenbuhlerin ward. Ich frage nicht, wer den Lebendigen erschlug. Bei unseren ewig hehren Göttern, frei wie ein Vogel, geht er von mir weg. Wer mir den Toten tötete, frag ich. Und darauf gib mir Antwort. Prosoi! Wie, meine Herrscherin? Versteh mich recht. Ich will nicht wissen, wer aus seinem Busen den Funken des Prometheus stahl. Ich will's nicht, weil ich's nicht will. Die Laune steht mir so. Ihm soll vergeben sein, er mag entfliehen. Doch wer, oh Prosoi, wer diesen Jüngling, das Ebenbild der Götter, so entstellt, wer ihn so zugerichtet, dass ihn das Mitleid nicht beweint, die Liebe sich, die Unsterbliche, gleich einer Metze im Tod noch untreu von ihm wenden muss, den will ich meiner Rache opfern. Sprich! Was soll man nur der Rasenden erwidern? Nun? Werd ich's hören? Oh, meine Königin! Bringt es Erleichterung der Schmerzen dir. In deiner Rache opfere, wen du willst. Hier stehen wir all und bieten dir uns an. Gebt acht. Sie sagen noch, dass ich es war. Wer sonst, du Unglückselige, als nur... Du Höllenfürstin im Gewand des Lichts, das wagst du mir! Diana, ruf ich an! Lass es die ganze Schar, die dich umsteht, bekräftigen. Dein Pfeil war's, der ihn traf. Und Himmel, wär es nur dein Pfeil gewesen. Doch als er niedersank, warfst du dich noch in der Verwirrung deiner wilden Sinne mit allen Hunden über ihn und schlugst, um meine Lippe zittert auszusprechen, was du getan. Frag nicht. Komm, lass uns gehen. Das muss ich erst von meiner Protue hören. Oh, meine Königin, befrag mich nicht. Was? Ich? Ich hätte ihn? Unter meinen Hunden? Mit diesen kleinen Händen hätte ich ihn? Und dieser Mund hier? Die hätten lustig stets einander helfend, Mund jetzt und Hand und wieder Mund. Oh, Königin! Ich rufe, wehe dir! Nein! Höre, davon nicht überzeugt ihr mich und stünd's mit Blitzen in die Nacht geschrieben und rief ihr mir es des Donners Stimme zu, so rief ich doch noch beiden zu, ihr lügt! Lass ihn wie Berge diesen Glauben stehen, wir sind es nicht, die ihn erschüttern werden. Wie kam es denn, dass er sich nicht gewehrt? Er liebte dich, Unseligste. Gefangen wollt er sich dir ergeben, darum naht er, darum zum Kampfe fordert er dich auf. Die Brust voll süßen Friedens kam er her, um dir zum Tempel Artemis zu folgen. Doch du... So, so. Du trafst ihn. Ich zerriss ihn. Oh, meine König. Oder war es anders? Die Geistliche. Küsst dich ihn tot? Oh, Himmel. Nicht? Küsst dich nicht? Zerrissen? Wirklich? Sprech. Weh. Wehe, ruf ich dir, lass für der ewigen Mitternacht dich decken. So war es ein Versehen. Küsse, Bisse, Das reimt sich. Und wer recht von Herzen liebt, kann schon das eine für das andere greifen. Helft mir, Irgend dort. Hinweg. Lass. Du ärmster aller Menschen, du vergibst mir. Ich habe mich beim Himmel bloß versprochen, weil ich der raschen Lippe Herr nicht bin. Wie manche, die am Hals des Freundes hängt, sagt wohl das Wort, sie lieb ihn, ach so sehr, dass sie vor Liebe gleich ihn essen könnte. Und hinterher das Wort beprüft, die Närrin. Gesättigt sein zum Ekel ist sie schon. Nun, du Geliebter, so verfuhr ich nicht. Sieh her, als ich an deinem Halse hing, habe ich's wahrhaftig Wort für Wort getan. Ich war nicht so verrückt, dass es wohl schien. Die Ungeheuerste, was sprach sie da? Ergreift sie, bringt sie fort. Komm, meine Königin. Gut. Hier bin ich schon. So folgst du uns? Euch nicht. Geht ihr nach Themyscyra und seid glücklich, wenn ihr es könnt. Vor allem meine Protoe. Ihr alle. Und im Vertrauen ein Wort, das niemand höre. Der Tanais Asche. Streut sie in die Luft. Und du, mein teures Schwesterherz? Ich? Du? Ich will dir sagen, Protoe, ich sage vom Gesetz der Frauen mich los und folge diesem Jüngling hier. Wie meine Königin. Unglücklich. Du willst. Du denkst. Was? Allerdings. Oh Himmel. So lass mich dir ein Wort, mein Schwesterherz. Nun denn und was? Was suchst du mir am Gurt? So. Warte, gleich. Verstand ich dich doch nicht. Hier ist der Dolch. Willst du die Pfeile auch? Hier schütte ich dir den ganzen Köcher aus. Zwar reizend wär's von einer Seite, denn dieser Pfeil hier, oder war es dieser? Ja, der. Ganz recht. Gleich viel. Dann nimm sie hin. Nimm alle die Geschosse zu dir hin. Gib her. Denn jetzt steig ich in meinen Busen nieder, gleich einem Schacht, und grabe, kalt wie Erz, mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Dies Erz, dies läutrig in der Glut des Jammers, hart mir zu Stahl. Tränk es mit Gift sodann, heiß ätzendem der Reue durch und durch. Trag es der Hoffnung ewigem Amboss zu und schärf. Und spitz es mir zu einem Dolch. Und diesem Dolch jetzt reich ich meine Brust. So. So. So. So. Und wieder. Nun ist's gut. Sie stirbt. Sie folgt ihm. In der Tat. Wohl ihr. Denn hier war ihres fernen Bleibens nicht. Ach, wie gebrechlich ist der Mensch, ihr Götter. wie stolz, die hier geknickt liegt, noch vor kurzem hoch auf des Lebens Gipfeln rauschte sie. Sie sank, weil sie zu stolz und kräftig blühte. Die abgestorbene Eiche steht im Sturm. Doch die gesunde stürzt er schmetternd nieder, weil er in ihre Krone greifen kann. Sie hörten Penthesilea, Hörspiel nach dem gleichnamigen Drama von Heinrich von Kleist. Es sprachen Penthesilea, Maria Becker, Achilles, Will Quadflieg, Protoe, Elfriede Rückert, Meroe, Elisabeth Opitz, Asteria, Edith Lechtape, Oberpriesterin der Diana, Heidi Kuhlmann, Odysseus, Kaspar Brüninghaus, Diomedes, Hans-Jörg Felmi, Antilochus, Gerhard Becker, Hauptmann, Klaus Hofer, Hörspielbearbeitung und Regie, Wilhelm Semmelroth, Redaktion, Hörspiel, Komposition, Werner Hentjes, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks, erschienen bei der Audioverlag.